Der Schafhirt von Petefi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Schafhirt von Petefi. Der Hirt jagt auf dem Esel heim, schleppt seinen Fuß am Boden nach. Der Bursch ist groß, doch größer noch ist seines Herzens Ungemach. Er hütete die Lämmerschar und saß am Rhein, blies die Schalmei. Da hört er plötzlich, dass sein Lieb zu Hause im Verscheiden sei. Er schwang sich auf den Eselflugs und sprengt im scharfen Trab nach Haus. Doch als er vor die Türe kam, war's schon mit seinem Liebchen aus. In seiner Herzverbitterung, was sollt er tun, der arme Tropf? Er haut mit seinem dicken Stock den Esel tüchtig auf den Kopf. Ende von Der Schafhirt von Petefi.